wahrscheinlich hören. Doch hat er deswegen große Kraft. Sein Vater sagt, er darf nicht mit dir gehen. Das hat doch er früher nicht gemacht. Na und?